ein deutsches Märchen. Das Wasser des Lebens. Es war einmal ein König, der wurde sehr krank und kein Arzt aus irgendeinem Königreich konnte ein Heilmittel für seine Genesung finden. Sie glaubten, dass er nicht lange genügend leben würde, um die nächsten Tage zu erleben. Oh, wo sind meine Söhne? Ich will sie an meiner Seite haben. Der König hatte zwei Söhne. Der ältere William war machtgierig und wollte das Königreich erben. Der jüngere Harry war jedoch freundlich und gutmütig. Er kümmerte sich um jeden und liebte seinen Vater wirklich sehr. Wie geht es, Vater? Wir haben unser Bestes versucht, aber nur ein Wunder kann sein Leben retten. Zu dieser Zeit war William in ein Mädchen namens Miranda verliebt. Er verbrachte seine Tage mit ihr und erzählte ihr alles, was in seinem Leben vor sich ging. Weißt du, Schatz, ich möchte wirklich der Favorit meines Vaters werden. Aber ich merke doch, dass er Harry mehr liebt. Ich hoffe nur, dass er Harry nicht den Thron an meiner Stelle erben lässt. Du und nur du sollst der König werden, mein Liebling. Was macht dich da so sicher? Weil ich genau weiß, wie du das Herz deines Vaters erobern kannst. Nimm diesen Trank meiner Großmutter. Lass dein Vater dies trinken und er wird wieder gesund werden. Oh, meine Liebe, du bist die Einzige, die mich versteht. Sobald ich König bin, verspreche ich, dich zu meiner Königin zu machen. Oh, mein Schatz, du liebst mich wohl sehr. Aber William wusste nicht, dass Miranda nicht sein Herz wollte, sondern etwas ganz anderes. Was für ein Idiot! In der Zwischenzeit war Harry tief traurig, da er seinen Vater nicht so leiden sehen wollte. Er hatte inständig auf die Genesung seines geliebten Vaters gehofft. Oh Engel, bitte zeig mir einen Weg, wie ich ihn wieder gesund pflegen kann. Da erschien ein Engel in der Gestalt eines alten Weisen und bemerkte, dass Harry weinte. Was hast du denn, junger Prinz? Wer bist du? Ich bin ein Weiser, der im Reich umherstreift und nach Wissen sucht. Ich bemerkte, dass du weinst, also beschloss ich, vorbeizuschauen. Kann ich dir irgendwie helfen? Mein Vater, der König, ist sehr krank und die Ärzte sagen, dass keine Medizin auf der Welt ihn gesund machen kann. Ich kenne ein Mittel, das du in einer Höhle findest, über der der Mond hell scheint. Es liegt mehrere Königreiche entfernt. Der Weg hat zahlreiche Hindernisse. Es heißt das Wasser des Lebens. Wie komme ich dorthin? Ich will jeden Weg gehen und mich jedem Hindernis stellen, um meinen Vater wieder gesund zu machen. Und so beschrieb der weise Harry den Weg zum Wasser des Lebens. Harry ging auf die Suche nach dem Wasser des Lebens. Nachdem er zwei Tage gereist war, erreichte er einen dichten Wald, in dem er einen Zwerg begegnete. Hallo! Ich höre jemanden auf mich zukommen. Kannst du mir helfen? Woher kommt diese Stimme? Bitte, hilf mir, wenn du mich hören kannst. Warum bist du denn in diesem Käfig gefangen? Eine Hexe nutzt ihre böse Magie, um mich hier zu fangen. Kannst du mich befreien, indem du die Bande dieses Käfigs durchtrennst? Bitte? Und Harry zog sein Schwert heraus, um den Zwerg zu befreien. Der Zwerg dankte ihm und bat Harry, mit ihm zu Abend zu essen. Aber Harry sagte, dass er es eilig habe und ginge seine Suche fortsetzen. Nachdem er weitergereist war, hörte Harry bald ein lautes Stöhnen. Er folgte dem Geräusch und fand einen alten und kranken Löwen. Oh je, er sieht so gebrechlich und schwach aus. Er muss hungrig sein. Vielleicht komme ich zu spät, aber so kann ich ihn hier nicht lassen. Harry fütterte den Löwen mit Broten und überließ dem Löwen seinen gesamten Proviant. Dann ritt er weiter auf der Suche nach dem Wasser des Lebens. Harry war jetzt hungrig und schwach. Aber er setzte seine Suche fort. Er ritt durch den stechenden Wind, er ritt durch schweren Schnee und schließlich erreichte er die Höhle, über die der Mond hell schien. Hungrig und sehr durstig wurde er am Eingang der Höhle bewusstlos. Harry, wach auf! Wach auf, Harry! Du, wie kommst du hierher? Ich bin kein Weiser. Ich bin ein Engel, der dich nicht weinen sehen konnte und als Weiser auftrat. Ich freue mich, eine freundliche Seele zu sehen, die selbstlos innehält, um bedürftigen Wesen zu helfen. Hier ist das Wasser des Lebens. Trink etwas, um zu Kräften zu kommen, und nimm den Rest für deinen Vater. Harry trank das Wasser des Lebens und gewann seine Kraft zurück. Er dankte dem Engel und nahm den Rest für seinen kranken Vater. Zurück im Königreich hatte Mirandas Trank den König wieder gesund gemacht. Der König war beeindruckt von William und beschloss, ihn zum König zu machen. Aber wo ist Harry? Ich habe ihn eine Woche lang nicht gesehen. Wie rücksichtslos muss ein Sohn sein, nicht in Nähe zu sein, wenn sein Vater krank ist? William nutzte die Gelegenheit und stiftete den König an, Harry wegen seiner Verantwortungslosigkeit festzunehmen. Vater, ist es dem egal? Er kümmert sich nicht um dich, mich oder das Königreich. Ich schlage vor, wir packen ihn einige Zeit hinter Gitter, um ihm eine Lektion zu erteilen. In der Zwischenzeit war Harry erleichtert, mit dem Wasser des Lebens in den Palast zurückgekehrt zu sein. Aber er wusste nicht, dass William andere Pläne hatte. Nehmt ihn sofort fest und setzt ihn hinter die Gitter. Aber Bruder, was habe ich... Du verdienst gar keine Erklärung. Aha! Komm mit! Der neue König wird heute bekannt gegeben. Jeder ist in den Palasthof eingeladen. Hurra! Hurra! Wir haben einen neuen König! Es muss Prinz Harry sein. Er ist eine freundliche Seele. Harry war in der Zelle gefangen, wo er traurig saß und niedergeschlagen und verletzt, dass sein eigener Bruder ihn eingesperrt hatte. Warum wollte er mir nicht die Möglichkeit geben, zu sprechen? Plötzlich wurde er von einem lauten Geräusch überrascht. Du? Wie bist du hier hineingekommen? Ich bin hier, um dich zu befreien. Ja, aber woher wusstest du? Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Lass uns entkommen, schnell! Aber dieser Palast ist schwer bewacht. Mach dir darum keine Sorgen. Es gibt da jemanden, der sich um die Wachen kümmert. Lass uns gehen. Rettet uns, das ist ein Löwe! Rettet uns, das ist ein Löwe! Rettet uns, das ist ein Löwe! Komm, mir nach! Gerade als Prinz William zum König gekrönt werden sollte, fühlte sich der König unwohl und fiel zu Boden. Was ist mit dem König passiert? Oh nein, wir dachten, er hätte sich erholt. Was hast du ihm gegeben? Mein Vater ist wieder krank. Du elendes Weib, du hast mich betrogen. Wie kannst du es wagen? Du wolltest nur, dass dein Vater lebt, damit du zum König gekrönt wirst. Und jetzt beschuldigst du mich? Sprich nicht so zu mir. Ich werde dich verhaften lassen. Du wirst mich verhaften lassen? Das ist die Hexe Sabrina. Ich habe gehört, dass sie sehr mächtig ist. Ja, das ist sie. Rennt um euer Leben. Du hast ja keine Ahnung von meinen Kräften. Ich werde... Sabrina, jetzt wirst du bezahlen. Oh. Vater, bitte trink das. Der König trank das Wasser und fühlte sich gleich viel besser. Er stand sofort auf. Danke, mein Sohn. Ich fühle mich besser. Was hast du mir denn da gegeben? Harry sagte seinem Vater alles und erklärte ihm, warum er nicht da war, als er krank war. Als der König das hörte, schämte er sich. Vergib mir, mein Sohn, denn ich habe dich missverstanden. Das ist okay, Vater. Du bist bei guter Gesundheit. Das ist für mich am wichtigsten. William trat ebenfalls vor. Oh, Bruder, vergib auch mir, denn ich war im Bann der bösen Hexe und ich wusste nicht, was ich tat. Ach, mach dich nicht lächerlich. Umarm mich, wie in alten Zeiten. Und so umarmten sich die Brüder, der König lächelte und bald wurden William und Harry beide zur Königin gekrönt. Sie regieren das Königreich gemeinsam und sorgen dafür, dass Hexen wie Miranda weit, weit weg blieben. Es leben unsere Könige! Es leben unsere Könige!